Shizu, Ben und Samsara sind der deutschen Sprache mächtig, so wie keiner hier im Rap ist. Das ist sowieso verlässlich, weil es immer fetten Rap gibt. Wenn du schlau bist, schau mal down, Bitch. Denn da unten gibt's eine Crew, die viel zu echt ist. Wir sind fundamentalistisch, aber ihr dagegen eingesperrt in Kammergeld. Und Saura ist für euch viel zu grausig. So was liegt im Lauf der Dinge. Unsere Schlinge, die Legende, deine Klinge, stumpfes Ende. Sei mal besser, nicht so launisch. Oder willst du deinen Kopf verlieren? Willst du, dass wir ill agieren? Willst du vielleicht, dass wir dein Wesen malträtieren? Oder dich hier wieder peinigen? Denn jetzt mittels hier einen Schlag. Hier wird niemals Lucky Frag steinigen. Du musst kapieren, es ist überhaupt kein Spaß, wenn wir dich nicht nur beleidigen, sondern mit der Sniper anvisieren wie ein Mujahid. Navy Seals im Irak, du bist sowas von im Arsch, denn das ist Barrios Quartier. Stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb. Ganz egal, was passiert, das Beste wär, du krepierst. Stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb. Ganz egal, was passiert, das Beste wär, du krepierst. Ich kille dich, dich und deine ganze Sippe. Sprich, ich tick aus und will dich sofort ermorden. Ich kill nicht nur dich, sondern jeden deiner Sippe. Ganz einfach heute, Mann, das geht schon in Ordnung. Ich kille dich, dich und deine ganze Sippe. Sprich, ich tick aus und will dich sofort ermorden. Ich kill nicht nur dich, sondern jeden deiner Sippe. Ganz einfach heute, Mann, das geht schon in Ordnung. Du dreckiger Hurensohn, verreck jetzt echt jetzt. Ich fick dich und zersetz dich per Check in meinem Backpack. Ist fett das Pep-Check, endlich niemand fickt mit uns. Denn wir sind der Inbegriff, der Krieg ist Kunst. Ihr hingegen nur ziemlich dumm, wir sind Satans Spiegelung. Shizu, Ben und Tiraba, bring dich um. Barrio und Samsara sind der tiefe Grund. Wir Identitäten, die Diener der Lehren. Sieger auf Erden, die niemals ersterben. Sei nett, sonst wirst du gefickt und von uns in den Abgrund gekickt. Deine Handlung, dein Gesicht, falsche Handlung, deine Verwandlung ins Nichts. Jetzt wird erstmal ein Näschen gesnifft, während dein Life in unserem Lächeln erlischt. Ich hab Dämonen gerufen, denn ich bin Atius Tiraba. Samsara wird diese Dämonen verfluchen, doch innerlich bin ich tot wie ein Kadaver. Nur die Wörter sprudeln aus mir wie heißes Lava. Ja, der Geist des Satans steht hinter dieser Tat auf Kamageddon. Das Ende deines abgefuckten Pseudo-Lebens. Sind wir mit dir fertig, bist du nur noch ein abgefucktes Häufchen Elend. Seh ich dich, lass dich Schlag für Schlag meine Fäuste reden, meine Fäuste reden. Stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb. Ganz egal, was passiert, das Beste wär, du krepierst. Stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb, stirb, stirb, Mutterficker, stirb, stirb. Ganz egal, was passiert, das Beste wär, du krepierst. Ich kille dich, dich und deine ganze Sippe. Sprich, ich tick aus und will dich sofort ermorden. Ich kill nicht nur dich, sondern jeden deiner Sippe. Ganz einfach heute, Mann, das geht schon in Ordnung. Ich kille dich, dich und deine ganze Sippe. Sprich, ich tick aus und will dich sofort ermorden. Ich kill nicht nur dich, sondern jeden deiner Sippe. Ganz einfach heute, Mann, das geht schon in Ordnung. Ich kille dich, dich und deine ganze Sippe. Sprich, ich tick aus und will dich sofort ermorden. Ich kill nicht nur dich, sondern jeden deiner Sippe. Ganz einfach heute, Mann, das geht schon in Ordnung. Ich kille dich, dich und deine ganze Sippe. Sprich, ich tick aus und will dich sofort ermorden. Ich kill nicht nur dich, sondern jeden deiner Sippe. Ganz einfach heute, Mann, das geht schon in Ordnung.